Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. We are continuing with 1 John chapter 2 and verse 14. Wir machen weiter mit 1. Johannes 2, Vers 14. And the importance of having a relationship with the Father. Und der Wichtigkeit, eine Beziehung zum Vater zu haben. You have an intimate relationship with the Father. That's the biblical truth. Du hast eine intime Beziehung zum Vater. Das ist die biblische Wahrheit. If you experience it or not, that's a different story. Aber ob du sie erlebst oder nicht, ist eine andere Geschichte. There is a difference between what you have from the biblical point of view and what you experience. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du aus biblischer Sicht hast und dem, was du erlebst. For example, zum Beispiel, you have the victory over sin. If you experience that or not, it's a different story. Du hast den Sieg über die Sünde. Ob du das erlebst oder nicht, ist eine andere Geschichte. You have all of the blessings from heaven. Whether you experience them or not, is a different story. Du hast alle Segnungen des Himmels. Ob du sie erlebst oder nicht, ist eine andere Geschichte. Why am I telling you this? Warum erzähle ich dir das? Because many Christians keep complaining they don't have an intimate relationship with God the Father. Weil viele Christen sich immer wieder darüber beschweren, dass sie keine intime Beziehung zu Gott dem Vater haben. And that's not the truth. Aber das ist nicht die Wahrheit. Because the truth is, every single Christian has an intimate relationship with the Father from the day he becomes a Christian. Die Wahrheit ist, dass jeder einzelne Christ vom Tag seiner Bekehrung an eine intime Beziehung zum Vater hat. The truth is, you might not experience it, but that doesn't mean you don't have it. Die Tatsache ist, dass du sie vielleicht nicht erlebst, aber das bedeutet nicht, dass du sie nicht hast. See, if I don't experience all the blessings of God, that doesn't mean I don't have them. Wenn ich nicht alle Segnungen Gottes erfahre, bedeutet das nicht, dass ich sie nicht habe. And this is a very important point. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Because the more we keep hanging on to this lie, which we have made the truth in our hearts. Denn je mehr wir an dieser Lüge festhalten, die wir in unseren Herzen zur Wahrheit gemacht haben, I don't have an intimate relationship with God. Dass wir keine intime Beziehung zu Gott haben. The more we hold on to this lie, we're not going to experience it. Desto weniger werden wir diese Beziehung erleben. So we've got to take the biblical truth, saying, Father, I thank you that I have a perfect intimate relationship with you. Wir müssen die biblische Wahrheit nehmen und sagen, Vater, ich danke dir, dass ich eine perfekte, intime Beziehung zu dir habe. And now I'm determined to start to experience what you have already given me. Ich bin nun entschlossen, das zu erleben, was du mir bereits gegeben hast. I want you to remind of a very important truth. Ich möchte dich an eine sehr wichtige Wahrheit erinnern. Whenever you don't experience what the Bible says is yours, it cannot be God's fault. Wenn du nicht das erlebst, was laut Bibel dir gehört, kann Gott nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Therefore, deshalb, you have to tell yourself and tell your heart, I have this intimate relationship and I've got to figure out how to experience it. Du musst dir und deinem Herzen sagen, ich habe diese intime Beziehung und ich werde herausfinden, wie ich sie erleben kann. And the first way to experience it, you have to recognize this as the truth of the Bible. Der erste Schritt, um sie zu erleben, besteht darin, dies als biblische Wahrheit anzuerkennen. Which is very simple. Das ist sehr einfach. Instead of saying, oh, I wish I would have an intimate relationship too. Anstatt zu sagen, oh, ich wünschte, ich hätte auch eine intime Beziehung. You say, thank you, Father, that I have an intimate relationship with you, because that's what the Bible says. Sage, danke, Vater, dass ich eine intime Beziehung zu dir habe, denn das sagt die Bibel. And then the next thing you do? Das nächste, was du tust, ist? You keep starting to say thank you God for how deeply he loves you as a father. Gott dafür zu danken, wie sehr er als Vater dich liebt. Remember, thanksgiving opens the treasure chest of heaven, complaining shuts it. Denke daran, dass Danksagung die Schatztruhe des Himmels öffnet, während Klagen sie verschließt. I'm not saying God shuts it. Ich sage nicht, dass Gott sie verschließt. Because God doesn't change anything if you complain. Gott ändert nichts, wenn du dich beschwerst. But you, because of your own hard attitude, are closing access to what belongs to you. Aber du verschließt den Zugang zu dem, was dir gehört, aufgrund deiner eigenen Herzenshaltung. So no more complaining that you didn't have a good father. Also hör auf, dich zu beschweren, dass du keinen guten Vater hattest. And no more complaining that you don't have an intimate relationship with God, because you do. Und hör auf, dich zu beschweren, dass du keine intime Beziehung zu Gott hast, denn die hast du. So you recognize the truth. Erkenne die Wahrheit an. And then you keep saying thank you. Und sage dann immer wieder Danke. Thank you, Father, that you love me so much. Danke, Vater, dass du mich so sehr liebst. And then you begin to meditate. Dann beginne zu meditieren. See yourself sit on Dad's lap. Stell dir vor, wie du auf Papas Schoß sitzt. And if any images of pain and hurt and abuse from the past from your father rise up in your heart. Und wenn Bilder von Schmerz, Verletzung oder Missbrauch durch deinen leiblichen Vater in deinem Herzen aufsteigen. You simply face them. Dann stelle dich ihnen. You say, I forgive my father. Sage, ich vergebe meinem Vater. This is not part of my identity anymore. Das ist nicht länger Teil meiner Identität. And then immediately as a Father in heaven, I thank you that you are kind and caring and loving. Dann begegne Gott als deinem Vater im Himmel und danke ihm, dass er gütig, fürsorglich und liebevoll ist. And then you see your heavenly Father holding and embracing and loving you. Dann siehst du, wie dein himmlischer Vater dich hält, umarmt und liebt. And this will bring your heart to peace. Das wird deinem Herzen Frieden bringen. I know, because I loved Jesus since I was a child, but I've struggled with God the Father for a long time. Ich weiß das, weil ich Jesus liebe, seit ich ein Kind war, aber ich hatte lange Zeit Probleme mit Gott dem Vater. So I had to forgive my natural father. Also musste ich meinem leiblichen Vater vergeben. I had to recognize that my heavenly Father is perfect. Ich musste anerkennen, dass mein himmlischer Vater vollkommen ist. He loves me absolutely unconditionally. It doesn't matter what I do. Er liebt mich absolut bedingungslos, egal was ich tue. And he will never treat me like my earthly father has treated me. Und er wird mich nie so behandeln, wie mein irdischer Vater mich behandelt hat. Because he is perfect love. Denn er ist vollkommene Liebe. Unless you continue to appropriate this love of the father and this deep relationship, it will become your experience. Wenn du dir diese Liebe des Vaters und diese tiefe Beziehung weiterhin zu eigen machst, wird sie zu deiner Erfahrung werden. Remember, this is a painful truth that some people don't like to hear, but they need to hear it. Denke daran, dass es eine schmerzhafte Wahrheit ist, die einige Leute nicht gerne hören, aber sie müssen sie hören. You will experience as much intimacy with God the Father as you choose to experience. Du wirst so viel Intimität mit Gott dem Vater erfahren, wie du dich dafür entscheidest. Because God the Father has already given it to you. Denn er hat sie dir bereits gegeben. So now start to say thank you every day for the Dad in heaven who loves you. Fang an, jeden Tag Danke zu sagen für den Vater im Himmel, der dich liebt. And your heart will grasp this powerful truth and you will experience this. Und dein Herz wird diese kraftvolle Wahrheit ergreifen und du wirst sie erleben. And then you will become the person that knows you are deeply loved by the Father. Dann wirst du zu einem Menschen, der weiß, dass er vom Vater zutiefst geliebt wird. And then you can share this love of the Father with other people. Und dann kannst du diese Liebe des Vaters mit anderen teilen. And I'll see you tomorrow. Bis morgen.